Deep Cut von Mazonom, erschienen auf dem Creative Commons Europe Mixtape. Das erschien zum 10-jährigen Geburtstag der freien Lizenz, zusammengestellt von dem Team aus Europa. Zum gleichen Anlass hat auch das Netlabel Bad Panda Records eine Compilation veröffentlicht, und zwar mit einer Sammlung bzw. Auswahl der bisherigen Veröffentlichungen des Netlabels. Mit dabei sind unter anderem Indian Wells und ihr Track Deuce. Thank you. Dusk and Amber von Origami Biro hier im Remix von Isan. Am 16. Juli erschien erstmalig dieses Stück bei Bad Panda Records. Nun wurde es nochmal neu aufgelegt und zwar für eine Download-Compilation bzw. für einen Download-Mix mit dem Titel CC10. Das Ganze ist als musikalischer Gruß zu verstehen und zwar an die Mitstreiter der Bewegung rund um die freie Lizenz Creative Commons. Die erlaubt das freie Kopieren und Remixen von Musik und sorgt nun schon seit knapp 10 Jahren dafür, dass Künstler und Fans näher zusammenrücken. Teil dieser Bewegung sind auch die Macher der Brief Compilations. Unter diesem Namen erscheinen regelmäßig Ambient- und experimentierfreudige Elektro-Sampler. Aus der Brief Compilation Volume 6 hören wir Cream von Pearls DJ. Cream war das von Pearls DJ, einer von insgesamt 14 Stücken der sechsten Breathe Compilation. Auf dem Nachfolger sind 9 Stücke. Das hier ist eines davon. Sprawled Shines von Lowman. Zu finden als freier Download. Und zwar auf briefcompilations.org und natürlich auch verlinkt, wie immer, auf der Seite dieser Sendung radiofrequency.net. We'll be right back.

Musik zum Spazierengehen, und zwar um 4 Uhr morgens. 4 a.m. Walking von Musikdealer, einem von insgesamt 9 Künstlern der 7. Brief Compilation. Viele Zahlen, hier kommt noch eine, und zwar die 8. So lautet nämlich die Nummer der aktuellen Ausgabe der Compilation. Eröffnet wird sie von Logical Disorder. So Far heißt dieser Track. We'll be right back. It's Inside Me and I'm Inside It von Cloudkicker bzw. Ben Sharp, ein Hobbymusiker aus Columbus, USA, der in seiner Freizeit diese wunderbaren, meist instrumentalen Klänge aufnimmt, und zwar in kompletter Eigenregie. Tonspur für Tonspur geschieht das Ganze. Hin und wieder erinnert sein Sound an Genregrößen wie Explosions in the Sky, besonders in diesem Stück hier, wie ich finde. Wir hören Let Yourself Be Huge von Ben Sharp alias Cloudkicker. Let Yourself Be Huge von Cloudkicker, der mit diesem Stück erstmalig die Stimme erhebt in dieser Sendung. Bis jetzt hörten wir ja ausschließlich Instrumentalmusik. Zum Ende wird's etwas wortlastiger, und zwar mit den Desert Stars. We'll be right back. Verträumte Klänge aus New York, Single Boys von den Desert Stars, die übrigens heute in ihrer Heimatstadt spielen. Aber New York ist ja eine Ecke weg, deshalb gibt zum Abschied noch ein Stück des Sextetts. Vorher sage ich euch aber Tschüss, mein Name ist Christian Grasse und ich wünsche euch natürlich wunderbare Weihnachtsfeiertage und auch einen ebenso tollen Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder am 17. Januar, wie gewohnt um 13 Uhr auf Byte FM und wer will, jederzeit im Netz als Podcast auf radiofrequency.net. Dort findet ihr natürlich auch alle Download- und Infolinks zur Sendung, zum Beispiel zu diesem fast perfekt passenden Stück der Desert Stars. Farewell Decade. Tschüss.